Und du, o Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten, und dann esst, wo immer ihr wollt. Aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten,